Erster im 18. Jahr der Herrschaft von König Jerobeam wurde Abia der neue König über das Reich Juda. Zweiter, er regierte 3 Jahre lang in Jerusalem, und seine Mutter hieß Macha, die eine Tochter von Abisalom war. Dritter, Abia sündigte genauso wie sein Vater vor ihm, weshalb sein Herz Gott nicht so treu ergeben war wie das Herz seines Vorfahren David. Vierter, doch wegen David ließ Gott Jerusalem bestehen und gab Abia einen Nachfolger, damit die Stadt weiterhin sicher blieb. Fünfter, dies geschah, weil David immer tat, was Gott gefiel, außer in der Angelegenheit mit dem Hethiter Uria. Sechster, während der gesamten Lebenszeit von Abia gab es ständig Krieg zwischen den Reichen von Rehabeam und Jerobeam. Siebter, weitere Informationen über Abia und seine Taten stehen in den Chroniken der Könige von Juda, während der Krieg gegen Jerobeam weiterging. Achter, als Abia starb, begrub man ihn in der Stadt Davids, und sein Sohn Esa wurde der nächste König an seiner Stelle. Neunter, im 20. Jahr der Herrschaft von Jerobeam in Israel begann Esa seine Zeit als König von Juda. Zehnter, er regierte 41 Jahre in Jerusalem, wobei seine Großmutter Macha weiterhin eine wichtige Rolle am Hof spielte. Elfter, Esa handelte richtig und tat das, was Gott gefiel, genau wie es sein Vorfahre David getan hatte. Zwölfter, er entfernte die Menschen, die verbotene Rituale im Land durchführten, und beseitigte alle Götzenfiguren, die seine Vorfahren gemacht hatten. 13. Sogar seine Mutter Macha verlor ihre Macht, weil sie ein abscheuliches Standbild aufgestellt hatte, das Esa fällen und verbrennen ließ. 14. Obwohl er nicht alle Opferstellen auf den Hügeln entfernte, blieb Esa sein ganzes Leben lang Gott treu ergeben. 15. Er brachte wertvolle Gegenstände aus Silber und Gold in den Tempel, die sowohl sein Vater als auch er selbst Gott geweiht hatten. 16. Zwischen Esa und König Baesa von Israel herrschte während ihrer gesamten Regierungszeit ein dauerhafter Krieg. 17. Baesa baute die Stadt Rama zu einer Festung aus, damit niemand mehr das Gebiet von König Esa betreten oder verlassen konnte. 18. Daraufhin nahm Esa das restliche Silber und Gold aus dem Tempel und seinem Palast, um es dem König von Aram in Damaskus zu schicken. 19. Er schlug ein Bündnis vor und bat den König von Aram, den Vertrag mit Baesa zu brechen, damit dieser sich von Juda zurückzog. 20. Der König von Aram akzeptierte den Vorschlag und schickte seine Armee, um mehrere Städte und Gebiete im Norden Israels anzugreifen. 21. Als Baesa von diesen Angriffen hörte, stoppte er sofort den Bau in Rama und zog sich in die Stadt Tirza zurück. 22. König Esa rief alle Männer von Juda zusammen, damit sie das Baumaterial aus Rama wegschafften und damit andere Städte befestigten. 23. Alle anderen Taten von Esa und die Städte, die er baute, sind in den Chroniken von Juda aufgeschrieben, obwohl er im Alter kranke Füße hatte. 24. Nachdem Esa gestorben war, wurde er bei seinen Vorfahren begraben, und sein Sohn Josaphat übernahm die Herrschaft als König. 25. In Israel wurde Nadab, der Sohn von Jerobeam, im zweiten Regierungsjahr von Esa König und herrschte 2 Jahre lang. 26. Er tat Dinge, die Gott missfielen, weil er den sündigen Wegen seines Vaters folgte und das Volk Israel zum Ungehorsam verführte. 27. Baesa aus dem Stamm Issachar plante eine Verschwörung gegen Nadab und tötete ihn, während die Israeliten gerade eine Stadt der Philister belagerten. 28. So tötete Baesa den König Nadab im 3. Jahr von Asas Herrschaft und wurde selbst der neue König von Israel. 29. Sobald Baesa an der Macht war, tötete er die gesamte Familie von Jerobeam, so dass niemand überlebte, genau wie Gott es vorhergesagt hatte. 30. Dies geschah wegen der Sünden, die Jerobeam begangen hatte, da er Gott durch seinen Götzendienst sehr zornig gemacht hatte. 31. Die restlichen Taten von Nadab und alles, was er während seiner kurzen Zeit tat, stehen in den Chroniken der Könige von Israel. 32. Auch zwischen Esa und Baesa gab es während ihrer gesamten gemeinsamen Regierungszeit ständig kriegerische Auseinandersetzungen. 33. Im 3. Jahr von König Esa begann Baesa seine 24-jährige Herrschaft über ganz Israel in der Stadt Tirza. 34. Er tat jedoch, was Gott missfiel, da er dem schlechten Beispiel von Jerobeam folgte und das Volk zur Sünde verleitete.